Anlässlich des 71. Gründungstages der koreanischen Kinderorganisation wurde am 2. Juni im Palast der Wissenschaft und Technologie in Pjöngjang die nationale Ausstellung der Science-Fiction-Literatur und Kunstwerke der Kinder und der Modelle 2017 eröffnet. An der Eröffnungsfeier beteiligten sich der stellvertretende Vorsitzende des Setka der Partei der Arbeit Koreas, Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVK, die Funktionäre des Jugendverbandes, die Lehrer und Schüler. Ausgestellt sind über 350 schöne Exponate, darunter Science-Fiction-Literatur und Kunstwerke, Modelle und Programme.